gesucht und dachte, das geht nur so. Was dann passiert ist, gibt's alle Tage, das war mein Risiko. Ich eigne mich leider nicht zum Liebhaber, doch mehr hast du nie gewollt. Jetzt, wo du weg bist, sollte es mir gut gehen, wieso häng ich dann so rum? Verdammt, und dann stehst du im Regen und niemand, der hält dir den Schirm. Trank deine Worte, hielt dein Gefühl für echt. Jetzt, wo ich tun kann, was ich stets wollte, warum geht's mir da so schlecht? Ich halte mich leider nicht zum Liebhaber, doch mehr hast du nie gewollt. Jetzt, wo du weg bist, sollte es mir gut gehen und keiner trägt die Schuld. Stehst du im Regen und niemand, der hält dir den Schirm und deine Seele, die erfriert. Verrückt, ich kann ohne dich noch leben. Dein Name brennt tief in mir drin, doch ich tu ganz ungerührt. Verrückt. Und deine Seele, die erfriert. Hey, verrückt, ich kann ohne dich noch leben. Dein Name brennt tief in mir drin. Der hält dir den Schirm und deine Seele, die erfriert. Hey, hey, verrückt, ich kann ohne dich auch leben. Dein Name brennt tief in mir drin. Der hält dir den Schirm.